Mittwoch stand Facebook-Europamanager Richard Allen vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages. Er musste erläutern, welche Daten an Facebook übermittelt werden, wenn Internetnutzer auf den Gefällt-mir-Knopf drücken. Schon vor einigen Wochen drohte Kiels oberster Datenschützer Thilo Weichert Webseitenbetreibern mit Facebook-Knopf ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro an. Denn die Daten würden in die USA übermittelt und dort rechtswidrig zu Nutzerprofilen verarbeitet. Die Nutzer selbst blieben ahnungslos. Konnte Allen denn Klarheit schaffen, Peter Welchering? Nein, und man hatte den Eindruck, das wollte er auch gar nicht. Er hat nur teilweise Aufklärungen geschaffen und viel, viel stärker auch mit Nebel geworfen. Klar geworden ist immerhin, Facebook-Mitglieder werden in ihrem Surfverhalten vollkommen transparent für den Betreiber ihres sozialen Netzwerkes und auch Nicht-Mitglieder können, wenn sie denn auf andere Webseiten gehen, identifiziert werden. Es kann von ihnen ein Profil erstellt werden und das nicht nur, wenn sie den Gefällt-mir-Button drücken, sondern je nach Einbettung dieses Buttons in die Webseite reicht es schon aus, wenn allein nur eine solche Webseite aufgerufen wird. Und welche Daten werden da konkret von Facebook von Nicht-Mitgliedern gesammelt? Beispielsweise IP-Adressen, der Browsertyp, das Datum und die Zeit, die aufgesuchte Webseite natürlich auch. Allerdings die IP-Adressen von Nichtmitgliedern aus Deutschland, die werden angeblich anonymisiert, die werden also in eine generische IP-Adresse umgewandelt und dann als generische Adresse in einem Logfile für 90 Tage gespeichert. Das bleibt aber insofern problematisch, als ja die individuelle IP-Adresse an Facebook übermittelt wird und dann eben weiterverarbeitet wird. Und da hat Richard Allen auch nicht sagen können, was denn wirklich mit dieser Weiterverarbeitung, bis eine solche generische IP-Adresse dann überhaupt erzeugt ist, wirklich passiert, wie sie da gespeichert wird. Also Facebook macht nach wie vor keine richtigen Angaben. Man kann davon ausgehen, dass eine temporäre Speicherung auf alle Fälle erfolgen muss, denn sonst könnte ja diese wirkliche IP-Adresse nicht umgewandelt werden in eine generische. Und Nichtmitglieder, die schon einmal bei Facebook.com waren, die die Seite schon mal aufgerufen hatten, die geben sogar noch viel mehr Daten von sich preis. Das macht ja nur dann Sinn, wenn Facebook irgendetwas mit diesen Daten macht. Was passiert denn mit diesen Nichtmitgliedern, die sich auf Facebook.com schon mal umgeschaut haben? Ja, wenn die Facebook.com aufgerufen haben, dann bekommen die einen Cookie. Und dieser Cookie hat eine eindeutige Kennung und der ist 2 Jahre gültig. Und dieser Cookie, der wird dann mit an die Facebook-Server überspielt, wenn eine Seite mit solchen Gefällt-mir-Buttons aufgerufen wird. Spätestens beim Drücken dieses Gefällt-mir-Buttons, dann ist es vorbei. Dann wird eben dieser Cookie übermittelt an die Facebook-Server und damit kann der Nutzer eindeutig identifiziert werden. Erklärt Facebook das? Facebook erklärt, dass das Cookie dabei helfe, verdächtige Aktivitäten wie fehlgeschlagene Login-Versuche oder Spam-Accounts zu verhindern. Insofern erklären die Facebook-Manager das. Allerdings, sie können den Widerspruch nicht ganz auflösen, dass mit all diesen Methoden, mit denen ein Nicht-Mitglied von Facebook dann auf diese Weise per Cookie-Identifizierung dingfest gemacht werden kann, wenn es etwas nicht ganz so Legales tut, inwieweit diese Methoden nicht auch angewendet werden, um beispielsweise Profile zu erstellen und etwa die Webaffinität eines Internutzers dann eben herauszubekommen. Welche Daten geben denn Facebook-Mitglieder von sich preis, wenn sie auf diesen Button mit hochgeregten Daumen drücken? Also wenn Sie auf den Button drücken, dann auf alle Fälle IP-Adresse, Webadresse der aufgesuchten Seite, Datum, Zeit, Browsertyp, eben auch die Cookie-Kennung. Und wenn Sie zeitgleich in Ihrem Fenster noch eine Facebook-Sitzung laufen haben, dann auch die Sitzungs-ID und dann kann sofort diese Seite zugeordnet werden. Und das Ganze je nach Einbettungsart eben auch, wenn Sie noch gar nicht diesen Gefällt-mir-Button gedrückt haben, sondern lediglich die entsprechende Webseite einfach nur aufgerufen haben. Und das macht es natürlich besonders problematisch, denn damit bekommt Facebook die volle Kontrolle über das Surfverhalten der Mitglieder und kann solche Profile anlegen, die natürlich auch von der werbentreibenden Industrie gefordert sind und teuer gekauft werden können. Peter Welchering über den Streit um den Gefällt-mir-Knopf von Facebook. Dankeschön.